Deutschland führt Krieg. Der Einsatz in Afghanistan, der Kampf gegen die Piraten in Somalia oder die neuesten Ereignisse in Mali sind nur wenige Beispiele dafür, wo der deutsche Staat mit Hilfe der Bundeswehr seine nationalen Interessen durchsetzt. Warum wir es für keine gute Idee halten, sein Leben für die Interessen des Staates aufs Spiel zu setzen und dabei das Leben anderer zu zerstören, möchten wir hiermit verdeutlichen. Was sind das für Interessen, die da vertreten werden, und warum kommt es dadurch zwangsläufig immer wieder zu Konflikten und Krieg? Wachstum bis ins Unermessliche? Als Grund für Krieg und Ausbeutung? Mit der Sicherheit einer stetig wachsenden Wirtschaft sorgt der Staat für die Grundlage und den Ausbau seiner Machtmittel. Geld dafür bekommt ein Staat, indem er es Unternehmen wie Arbeiterinnen gleichermaßen mittels Steuern abknöpft oder indem der Staat Kredite aufnimmt. Beide dieser Möglichkeiten sind dabei vom Wirtschaftswachstum abhängig. Steuereinnahmen gibt es nur, wenn Geld erwirtschaftet wird. Banken geben nur dann Kredite, wenn sie glauben, dass es sich für sie lohnt, wenn das Geld also voraussichtlich mit Zinsen zurückgezahlt werden kann. Deshalb ist es das Interesse des Staates, dass die nationale Wirtschaft erfolgreich ist, es also zu einem Wachstum der Wirtschaft kommt. Damit das funktioniert, versucht der Staat mit verschiedensten Maßnahmen gute Bedingungen für Unternehmen zu schaffen. Stichwort Standortfaktor. Die Möglichkeiten des Staates im Herbeiregieren guter Bedingungen für die eigene Wirtschaft sind durch die nationalen Grenzen eingeschränkt. Jeder Staat will deshalb seinen Einfluss auch über die Ländergrenzen hinaus erweitern und dem Kapital seines Landes die internationale Geschäftswelt, den Weltmarkt, zu eröffnen. Die Möglichkeiten des Staates im Herbeiregieren guter Bedingungen für die eigene Wirtschaft sind durch die nationalen Grenzen eingeschränkt. Jeder Staat will deshalb seinen Einfluss auch über die Ländergrenzen hinaus erweitern und dem Kapital seines Landes die internationale Geschäftswelt, den Weltmarkt, eröffnen. Was hat das nun mit der Bundeswehr zu tun? Da alle Staaten dieses Interesse verfolgen, sind sie Konkurrenten. Diese Konkurrenz wird untereinander von sich gegenseitig anerkennenden Staaten meist mit Verträgen und Abkommen geregelt. Bei der Ausgestaltung dieser diplomatischen Beziehungen ist das Kräfte- und Abhängigkeitsverhältnis der jeweiligen Staaten ausschlaggebend. Militärische Aufrüstung und wirtschaftlicher Erfolg und Misserfolg sorgen für eine kontinuierliche Verschiebung dieses Kräfte- und Abhängigkeitsverhältnisses. Einer militärischen Konfrontation mit anderen Staaten ist vorausgesetzt, dass deren militärische Stärke und deren wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Staaten sowie die eigene Beziehung zu jenen abgewägt werden. So ist es klar, dass eine militärisch hochgerüstete Macht einem international nur wenig erfolgreichen Staat mit nur wenig Militär die Bedingungen der gegenseitigen Beziehung diktieren kann. Im Völkerrecht haben sich die meisten Staaten der Welt auf Regeln geeinigt, wann ein Krieg legitim ist und wann nicht. Die militärisch überlegenen Staaten haben so allen Staaten der Welt deutlich mitgeteilt, dass einen Krieg zu führen nicht mehr einfach die souveräne Entscheidung eines Staates ist. Sie haben so klargestellt, dass sie immer mitreden wollen. Von den anderen Staaten aus gesehen ist das Völkerrecht jetzt die Pflicht, den anderen Staaten die eigenen Kriegsgründe plausibel zu machen. Für diesen ewigen Machtkampf in der Staatenkonkurrenz schaffen sich Staaten Armeen an und bauen diese aus. Dadurch wird auch klar, warum eine Freiwilligenarmee wie die Bundeswehr an Schulen, Unis oder wie im Falle dieser Ausbildungsmesse um neue Rekruten wirbt. Als Lohnabhängige sind wir darauf angewiesen, unsere Arbeitskraft für Lohn zu verkaufen. Wir sind, wie es der Name schon sagt, abhängig vom Lohn. Für die Unternehmen kann dieser Lohn nicht niedrig genug sein. Immerhin sind Löhne Kosten und Kosten gehören eingespart. Schließlich soll der Erfolg des Unternehmens, auch im Interesse des Staates, möglichst groß sein. Der Staat gibt sich, wie schon erwähnt, nach außen, aber auch nach innen, alle Mühe, dass die Unternehmen erfolgreich sind. Für Lohnabhängige kommt dabei meist nichts Gutes raus. Niedriglöhne und Verzicht werden angepriesen, damit Deutschland als Sieger aus der Krise hervorgeht. Der Erfolg des Staates in der Staatenkonkurrenz heißt eben nicht, dass es den Menschen gut geht. Die Bedürfnisse der Menschen spielen in einer solchen Rechnung keine Rolle. Die Bundeswehr als Armee des deutschen Staates wirbt offensiv damit, die deutschen Interessen international zu verteidigen und ist auch heute hier, um junge Rekrutinnen für den Militärdienst zu werben. Wir wollen dem entgegenhalten, dass es für Arbeiterinnen, Erwerbslose und Schülerinnen mit der Bundeswehr nichts zu verteidigen gibt als den eigenen Schaden in der kapitalistischen Gesellschaft. Wir lehnen die Bundeswehr als das Militär dieses Staates ab, wie wir auch diesen Staat, die Nation und das Kapital ablehnen.